Einzige, der da ist, das bin ich. Du weißt genau, du kannst mir blind vertrauen. Ich lass dich niemals, niemals mehr im Stich. Du bist mein kleiner Diamant. Du liegst hier in meiner Hand und ich werde dich beschützen. Du bist mein kleiner Diamant und dein Feuer ist entflammt, doch du wirst nicht verbrennen. Habe dich gewarnt vor den Intrigen. Er spielte doch mit dir russisch Roulette. Gut, dass du zurück bist ohne Zweifel. Hier bist du sicher und wirst nicht mehr verletzt. Mein kleiner Diamant, du liegst hier in meiner Hand und ich werde dich beschützen. Du bist mein kleiner Diamant und dein Feuer ist entflammt, doch du wirst nicht verbrennen. Für dich da. Alles wird gut. Alles wird gut. Du bist mein kleiner Diamant und dein Feuer ist